Erträglich war. Sie sah fast so aus wie ein lebendes Skelett. Geburt der Schwertwunde. Was denn? Sei gegrüßt, Mary. Bist du allein? Und auch die rechte Hand. Der Mörder hat sie ihm abgeschnitten. Geben Sie mir mal die Taschenlampe. Bitte. Abgeschnitten wie mit einem Skalpell. Da riechen Sie dir das an. Das ist dieser Mensch gewesen, den wir gesehen haben. Es war jemand bei den Toten hier unten im Hof? Allerdings. Haben Sie sein Lachen nicht gehört? Nämlich der falsche Bahnpolizist und Komplize Mögezow führte TKKG, die angeblich Bonsai-Karniforen für ihren... Petra Delius erholte sich relativ schnell. Ihr Rückgrat schmerzte und ihre Gelenke taten weh, aber sie war nicht ernsthaft verletzt. Dann berichtete sie den TKKG-Freunden von dem Überfall, dem Täter, der sie hinterrücks in den Kofferraum gestoßen hatte und den sie deshalb auch nicht beschreiben konnte. Nachdem Petra ihre Aussage bei der Polizei... Für die drei Detektive war der Fall damit noch längst nicht abgeschlossen. Bob Andrews fuhr am nächsten Tag gleich nach der Schule zur Bibliothek. Er sah in den Registern unter dem Stichwort Buntes Schwertes nach. Zwei Minuten später quetschten sich TKKG in eine Telefonzelle und Gabi rief im Präsidium an, wo ihr Vater heute Nachtdienst hatte. Gabi berichtete und Tim registrierte, dass der Kommissar offenbar alarmiert war. Seine Tochter musste etliche Fragen beantworten und das mit einer gewissen Hast. Schließlich legte Tims Freundin auf. Sie schien zufrieden zu sein.